Die Fälschung der deutschen Geschichte, Band 2. Die Wahrheit der Geschichte des Spätmittelalters von Wilhelm Kammmeyer, 1940, Adolf Klein Verlag, Schkeuditz bei Leipzig. Inklusive des Zwischenbandes mit dem Titel Neue Beweise für die Fälschung der deutschen Geschichte. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010.